1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Liebe Leute, ich grüße euch. Sehr herzlich willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein festes Thema und das Thema heißt, ich schäme mich für meine Gedanken. Und ich frage euch, für welche Gedanken ihr euch schämt. Habt ihr vielleicht Rachegedanken? Wünscht ihr jemandem etwas Böses, vielleicht sogar etwas ganz Schlimmes und Schlechtes und ertappt euch dabei, dass ihr neidisch und missgünstig seid, oder habt ihr vielleicht sogar sexuelle Gedanken, für die ihr euch schämt, weil sie nicht zu der Norm entsprechen, oder weil sie vielleicht sogar wirklich eher, ja, ins sehr Abseitige gehen. Also, ich schäme mich für meine Gedanken. Das ist unser Thema und ich frage euch, ob ihr euch schon mal dabei ertappt oder ertappt habt, bei Gedanken, über die ihr sagt, naja, das dürfte man eigentlich gar nicht so öffentlich und offen ausdrücken. Wenn ihr aber gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht ist 63 Jahre alt und sie heißt Christiane. Guten Morgen, Christiane. Guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Ja. Herr Domian, ich weiß, dass schlechte Gedanken nichts Gutes sind und auch Hassgedanken nichts Gutes sind, aber das, was das Leben mit mir gemacht hat, ich kann da nicht anders. Und zwar hat vor 3,5 Jahren, also genau am 15. März 2005, mein Mann mich nach 40 Jahren verlassen, wegen einer Frau, die 32 Jahre jünger ist als er. Oh. Ja, oh. Wir haben hier in Dresden ein Haus zusammengekauft, eine Villa, und ja, unter im Erdgeschoss ist eine Firma. Und in dieser Firma arbeitet die Frau. Das heißt also, seit 3,5 Jahren läuft die mir täglich mehrmals über den Weg. Ach so, dein Mann ist auch unten im Erdgeschoss? Die sind ausgezogen. Mein Mann ist Rentner, der arbeitet nicht mehr. Der hat ursprünglich auch da gearbeitet. Dadurch haben sie sich kennengelernt. Ja. Und zwar, bevor die Sache da gut wurde, waren die schon zusammen. Da war gerade ein Störer in der Leitung. Der Mann arbeitet nicht in dieser Firma, die bei euch unten im Haus jetzt ist. Jetzt nicht mehr. Nicht, nein, mehr. Aber diese Firma. Im Rentenalter hat er da gearbeitet, der ist jetzt 70. Ja. Und ist mit der dann zusammen weggezogen. Was ist das für eine Firma, die bei dir in deinem Privathaus unten ist? Ja, das ist so eine wasserwirtschaftliche Forschungsinstitut. Die ihr ihr habt das vermietet an diese, ja, Firma. Genau. Und ja, da arbeitet diese Frau und so haben die sich auch kennengelernt, ja, dein Mann und die. Die haben zusammen in einem Zimmer gesessen. Ach so, weil der Mann auch da gearbeitet, ja, hat. Ja, ja. Ah, verstehe. Jetzt ist er pensioniert, er wohnt woanders, du wohnst aber immer noch in dem Haus. Ich bin in dem Haus, das Haus gehört uns ja auch. Und ein paar Stockwerke tiefer oder ein Stockwerk tiefer sitzt diese Frau. Ja, also wenn ich in meinem Zimmer sitze, direkt unter mir sitzt die. Und allein der Gedanke, das zu wissen, das ist also für mich so ein Hass. Oder wenn ich rausgehe zum Müllkasten und die kommt raus oder geht rein. Genau, das heißt, also, ihr begegnet euch ja auch öfters wahrscheinlich. Ja, ja. Ich bin da so voller Hass, ich könnte das erste Stück nehmen. Ich weiß nicht, ob du das verstehst, mir gehen Gedanken im Kopf rum, wie ich die Frau um die Ecke bringen kann. Also, ich mache es nicht, ich weiß, dass ich es nicht mache, aber ich kann mich einfach gegen diese Gedanken nicht wehren. Also da sind Gedanken, die man durchaus so bezeichnen könnte, dass du Lust hättest, die umzubringen. Ja, ja. Also, du machst es natürlich nicht, aber das sind halt so. Solche. Ich hab damals dem Chef auch, der kam zu mir hoch und haben wir auch gesprochen, da habe ich auch gesagt, ich habe so einen Hass gegen die Frau. Also, ich könnte der irgendwas antun, und da haben dann die Kollegen vereinbart, dass die immer reingebracht wird und rausgebracht wird. Und das geht seit 3 Jahren jetzt? Ja, so? Ja. Das ist ja eine absurde Situation. Kannst du den nicht kündigen unten, oder bist du auf das Geld angewiesen, auf die Miete? Der Mietvertrag läuft dieses Jahr aus und da ziehen die aus. Ach so. Also diese Hoffnung habe ich schon, aber es ist also... Ne, aber 3 Jahre Folter, ne, liegen hinter dir jetzt. Es ist furchtbar gewesen, ganz furchtbar, was man mir da angetan hat. Mhm. Hast du auch noch einen Kontakt zu deinem Mann? Ja, ich habe auch noch sehr engen Kontakt mit ihm, sogar sehr liebevollen, kann man mal sagen. Mhm. Er küsst mich und er drückt mich und... Mhm. Ja, aber wohnt er fehlt denn mir auch sehr, also da bin ich auch ehrlich, dass er mir auch sehr fehlt. Es vergeht wirklich keinen Tag, wo ich nicht mehrmals an ihn denke. Und ja. Wohnt er mit dieser neuen Frau zusammen? Ja, er wohnt mit ihr zusammen. Und ist die darüber eifersüchtig, dass er noch so einen engen Kontakt mit dir pflegt? Das weiß ich nicht. Wir fahren sogar zusammen nach Berlin zu unserem Sohn, der in Berlin wohnt. Da fahren wir zusammen. Da übernachtest du ja in meiner Wohnung. Oh, die Leitung ist schlecht. Es sind immer so Aussetzer. Er übernachtet sogar in meiner Wohnung mit mir zusammen. Mhm. Glaubst du, dass dieser enge Kontakt gut für dich ist? Oder eigentlich ist es eine permanente Schmerzzufügung? Ja, wahrscheinlich, ja. Aber ich kann es nicht loslassen, weil ich immer noch erhofft habe, das ist doch diese Verbindung, 32 Jahre Altersunterschied. Ist schon enorm. Das ist doch nicht normal. Ist schon enorm. Weißt du, was mich wundert, Christiane? Du sagst, du hast so einen Hass auf diese Frau und wünschst dir tote Leid an den Hals. Ne? Ja. So sind die Gedanken, für die du dich schämst. Ja. Verkehrst aber mit deinem Mann noch in Freundlichkeit und Herzlichkeit. Ja, das hat eine andere Ursache. Und zwar hat die Frau, also mein Mann hatte in letzter Zeit, merkte man ihn schon an, da ist irgendwas stimmt nicht. Und da hat er zu mir mal gesagt, er muss mal zu so einem frommen Mann gehen und sich mit dem mal aussprechen. Mhm. Und dieser fromme Mann, das habe ich danach herausgekriegt, ist ein Guru von einer Sekte und in dieser Sekte ist sie tätig. Und sie hat meinen Mann dahin geschickt. Und sie hat mit dem Guru das ausgehandelt, was der ihn einreden soll. Es wird ja immer komplizierter. Der hat ihn 3 Stunden lang bearbeitet und als er nach Hause kam, war er fix und fertig, hat geheult und hat nur gesagt, ich muss mein Leben ändern. Also die Frau hat sich ganz intensiv dazu gearbeitet. Dennoch, du nimmst ihn ja sehr in Schutz. Er ist ein erwachsener, sehr reifer Mann. Er hat ja die Entscheidung gefällt, dass er mit dieser Frau zusammen sein will, ob der nur der Guru zugestimmt hat oder nicht. Warum bist du nicht auch etwas zornig auf ihn? Ja, will ich nicht. Ist ja merkwürdig. Naja, 40 Jahre, das verbindet eben doch, da kann man eben... Ja, natürlich, aber eigentlich, also ich würde immer sagen, ich glaube, wenn ich du wäre, ne, hätte ich einen absoluten Hals auf den Kerl. Weil die Frau, Gott, die war nur einfach da, die konnte ja nichts dazu. Aber er hat es ja mitentschieden. Wenn er Nein gesagt hätte, wären die ja nie zusammengekommen. Ja, schon, aber welcher Mann lässt sich nicht gerne bezürzen von so einer jungen Frau? Na ja, gut. Ich habe den Eindruck gehabt, dass er da irgendwie drauf abgefahren ist. Hast du irgendeine Hoffnung? Ja, ich hatte halb, die Hoffnung stirbt zuletzt. Natürlich habe ich immer eine Hoffnung, aber das wird immer blasser. Diese Sekte, von der du da gesprochen hast, ist dein ehemaliger Mann, dein Ex-Mann, ihr seid ja noch verheiratet, ne? Nein, wir sind nicht mehr verheiratet. Ist der denn da auch mittlerweile involviert in den? Er hat erst zum Anfang ist er damit rein und dann hat er sich aber mit dem Guru da so gezofft, weil der also die Bibel anders ausgelegt hat, als er das verstand. Mhm. Und da ist er, also hat er keinen Kontakt mehr zu der Sekte. Also, das heißt. Aber die Frau ist weiter in der Sekte. Mhm. Also dessen Einfluss ist er nicht mehr ausgesetzt. Nee, ganz schlimm. Mhm. Naja, er ist dem Einfluss nicht mehr ausgesetzt. Nein, er nicht, aber dieser Einfluss hat das alles erstmal bewirkt. So, jetzt müsste man ja überlegen, das ist natürlich eine ungeheure Verletzung, wenn man nach 40 Jahren so verlassen wird. Keine Frage, müssen wir gar nicht diskutieren. Wie war denn eure Ehe bis dahin? Naja, durchschnittlich, so wie ich empfand das Zusammenleben eigentlich als sehr angenehm mit ihm, aber wenn er jetzt erzählt, dann hat er also 40 Jahre Terror und Horror nur bei mir erlebt. Das sagt er? Ja. Er ist nur unglücklich gewesen. Und dann habt ihr noch so engen Kontakt miteinander? Wundert mich total. Naja, ich schluck das immer runter, was er mir alles wieder an den Kopf wirft und bin dann aber auch wieder froh, wenn wir uns wieder sehen können. Das heißt, du bist eigentlich diejenige, die ihn nicht loslassen kann? Ja. Mhm. Das ist, glaube ich, fatal, Christiane. Ja, es ist schlimm. Ich weiß, dass ich mich da... Ist fatal. Ich bin auch... Bei allem Verständnis für deinen Schmerz, ne? Ja. Ich bin auch vollkommen beziehungsunfähig geworden. Mhm. Ich kann also auch kein Vertrauen mehr oder mich von irgendjemand anfassen lassen. Das ist alles. Mhm. Die Sache mit dieser Frau, dass die so in deiner unmittelbaren Nähe ist, das erledigt sich ja dann bald von selbst. Das wird bald vorbei sein, Gott sei Dank. Das heißt, da fällt ja schon mal ein Stein vom Herzen, dass du das nicht mehr so hast. Dann würde ich wirklich überlegen, welchen Sinn das noch hat, diesen engen Kontakt mit deinem Mann zu pflegen. Ja, wir haben 2 Kinder, wir sind durch die Kinder ja sowieso irgendwie... Naja, gut, die Kinder sind nicht klein, die Kinder sind erwachsene Menschen. Die sind erwachsen, haben auch schon Kinder, ja, aber... Weißt du, wenn du sagst, bei jedem Treffen oder so hält er dir Sachen vor aus der Vergangenheit, was tust du dir da immer an? Ja, sagen da alle zu mir, warum machst du das noch? Sagen die anderen auch? Ja, sagen die anderen auch. Vielleicht wirst du erst ein wenig Ruhe in deinem Leben finden, wenn du auch einen Schnitt gemacht hast. So schmerzhaft das jetzt auch klingt, aber das, was du jetzt machst, ist ja noch schmerzhafter. Du bist im Hass auf die Frau, was ich völlig unsinnig letztendlich finde, weil er ist es. Er. Auf ihn müssen alle Scheinwerfer gerichtet sein. So. Und du beschäftigst dich immerzu noch mit ihm und läufst da vielleicht eine Illusion nach oder eine Vergangenheit, ich weiß nicht. Ja, stimmt schon, aber er fehlt mir eben überall. Ach klar, wenn man 40 Jahre zusammen war, fehlt man. Aber du kriegst ihn ja offensichtlich auch nicht wieder. Und du kriegst es nicht so wieder, wie es vorher war. Das ist wahr. Ich glaube, das ist die ganz große Kunst, aber da ist natürlich leicht reden von außen, wenn man sowas erlebt hat, nach 40 Jahren vor die Tür gesetzt zu werden, letztendlich, aus der Beziehung raus. Ja. Aber Abstand ist, glaube ich, das Allerbeste. Der hat es ja sogar fertiggebracht, die Reise, die wir gebucht haben, dann mit der zu vollziehen. Ja, aber was sind denn das also für Verletzungen, die er dir... Ja, ist wirklich wahr. Und du triffst dich noch mit dem und ihr seid herzlich miteinander? Ich verstehe ihn auch nicht, warum macht er das? Ja, wahrscheinlich, weil er das Lügen sein ganzes Leben lang durchgezogen hat, nun macht das jetzt weiter. Aber du solltest es nicht tun. Du solltest da eigentlich erst mit Rückgrat rausgehen. Ja. Ich meine, 3 Jahre hast du ja jetzt schon es dir angetan. Eigentlich wäre es jetzt angesagt zu sagen, so die nächsten, ich nehme mir für das nächste Jahr vor... Wenn du es nicht von heute auf morgen kannst, es dann doch peu à peu etwas zu reduzieren. Ich bin sicher, Christian, auf Dauer wird es dir gut tun. Ja, du hast bestimmt recht. Mhm. Hast bestimmt recht, ja. Also auf jeden Fall, das waren Gedanken, schlimmste Gedanken, die du über jemanden denkst, für die du dich auch schämst, wenn du da Sache... Da schäme ich mich für, ja. Ja, ja, klar. Ich kann sie eben nicht wegstecken, ja, solange wie ich die Frau immer noch sehen muss. Mhm. Aber ist natürlich auch eine alte Weisheit, dass jemand, der mit Hass beschäftigt ist, wird nie zur Ruhe kommen. Hm, nie. Das stimmt, ja. Das stimmt. Ja. Ich wünsche dir Glück und Gutes, Christiane, dass ja, du schaffst, Abstand zu nehmen und loszulassen. Alles Gute. Ich werde es versuchen. Alles Liebe. Okay, schönen Tschüss. Dank. Ja. Wiederhören. Unser Thema heute Nacht heißt, ich schäme mich für meine Gedanken und eigentlich hat das ja jeder von uns, glaube ich, könnte das unterstreichen, dass wir alle schon mal Gedanken gedacht haben oder immer wieder Gedanken denken. Wo man dann auch froh ist, dass das niemand mitbekommt, weil die vielleicht sehr bösartig sind oder sehr gemein sind oder vielleicht auch sehr pervers sind, vielleicht auch im sexuellen Sinne sehr ausgefallen. Also wenn es Gedanken gibt, für die ihr euch schämt, dass ihr vielleicht jemanden den Tod wünscht oder dass ihr extrem neidisch seid, oder eben im sexuellen Sinne euch etwas ausdenkt, was so gar nicht möglich ist oder ihr bisher noch nicht erlebt habt und mit mir gerne reden wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50. Jasmin ist hier. Jasmin ist 16 Jahre. Hallo Jasmin. Hallo. Hallo Jasmin. Schön, dass du da bist. Jo. So, für welche Gedanken schämst du dich denn? Also hat was mit sexuellen Dingen zu tun. Mhm. Und das ist seit ein paar Wochen so, dass ich... halt irgendwie Lust habe, irgendwie, weil mein Sexleben, sag ich mal, bisher nicht wirklich abwechslungsreich war, dass ich irgendwie Lust habe, was mit Blut oder sowas und Schmerzen und ich weiß nicht. Mhm. Hast du einen Freund im Moment? Nee, habe ich nicht. Aber du hattest schon Beziehungen? Ja. Ja. Und wie lief der Sex da so ab? So, wie würdest du es bezeichnen? Normal? Ja, ich sag mal so ein... Ich will jetzt nicht Blümchensex sagen, aber... Die Richtung. Ja, es war halt immer dasselbe. Also eher brav. Ja. Ja. So, jetzt hast du Gedanken, dass es eigentlich ein bisschen härter zugehen könnte. Genau. Und eventuell auch mit, ich weiß nicht, jetzt nicht richtige Wunden, aber schon das Blut fließt oder... Bei dir. Also bei dir, das könntest du dir vorstellen, dass man dir so extremen Schmerz zufügt beim Sex. Ja, nicht nur mir, dass auch ich, also Achso, dass du auch bei dem Partner das machen könntest. Aber der Partner sollte es auch bei dir machen. Ist das auch die Fantasie? Ja, genau. Mhm. Wie kommst du darauf? Wie entsteht diese Sehnsucht? Oder hast du eine Idee? Ich vermute mal, eben weil mein Sexleben noch nicht so toll war. Und ich weiß nicht, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ich es halt öfters in Musikvideos oder so durch meine Musik, da wird sowas auch oft dargestellt. Und was für eine Musik magst du? Wie bitte? Was für eine Musik magst du? Metal, also Black Metal. Ja, also die harten Sachen. Ja, genau. Mhm. Ach so, dann siehst du solche Sachen und du bemerkst, dass dich das schon irgendwie anmacht. Genau. Mhm. Und ich würde mich halt aber, denke ich, niemals trauen, wenn ich wieder eine Beziehung hätte, irgendwie meinen Partner darauf anzusprechen, dass ich sowas gern machen würde, weil ich kann wohl schlecht von ihm verlangen, ja, darf ich dich mal aufschlitzen oder so. Ja. Naja, ein bisschen auspeitschen würde ja auch erstmal langen. Man muss ja klein anfangen. Ja, nee, aber auspeitschen, das wird mich, glaube ich, nicht reizen. Es ach so, ist eher so, das muss schon richtig hart sein. Ja, das, ich meine nicht aufschlitzen, aber dass eben Blut fließt und eventuell auch kratzen oder so, weil ich weiß nicht halt, dass es... Ja, du bewegst dich da in der Fantasie natürlich in einen Klassikbereich der Sexualität, nämlich in den Bereich der Sadomaso-Sexualität, die es seit Menschengedenken gibt und die auch ganz viele Leute mehr oder weniger extrem praktizieren. Mehr extrem, vielleicht in die Richtung, die du gerade beschrieben hast. Weniger extrem, das ist so die kleine Auspeitschnummer und man fesselt sich mal und weiß ich was. Ich meine, du bist noch sehr jung. Ich weiß. Ja, ne, aber das finde ich auch völlig okay. Also man hat gerade solche sexuellen Sachen, die entstehen ja schon früh oder so Ahnungen, wie man so gestrickt ist, wo man gerne hingehen möchte. Ich finde es nicht verwerflich, was du da denkst. Weiß Gott aber nicht. Ich finde es selber irgendwie, ich weiß nicht. Erschreckt es dich? Ja, auf irgendeine Art schon, weil ich habe mich nie für so Zeug interessiert, also wo ich meinen Freund noch hatte. Mhm. Ich war jetzt auch nicht zufrieden mit dem Sex, aber ich hätte niemals irgendwie sowas geahnt von wegen ja, Blut oder überhaupt oder ich weiß nicht. Also mit dem Blut hast du es, ne? Das sagst du immer wieder. Ja. Ja. Kannst du es genau sagen, seit wann du diese Gedanken hast? Oh, genau nicht. Ein paar Wochen ist es. Ach so, so frisch noch. Ja. Ah. Ja, also da würde ich nun erstmal so die Sache sich entwickeln lassen. Ich würde dann eigentlich auch erstmal versuchen, weiterhin so auf diesem bisher gegangenen Gebiet sexuelle Erfahrungen zu sammeln, vielleicht da ein bisschen ausgefallenere Sachen machen. Und auch wenn du etwas älter bist, gibt es ja genügend Szenen, wo man sich dann auch mal ein bisschen beschnuppern kann, wo man Gleichgesinnte findet und wo man das vielleicht mal so ein bisschen antesten kann. Ich würde es noch nicht jetzt machen. Ich würde noch ein bisschen warten. Mhm. Ich würde auch bis 18 warten oder so. Aber was auf jeden Fall finde ich okay, wenn du sagst, ich suche auf jeden Fall zunächst mal ein etwas, vielleicht etwas krasseren Sex als Blümchensex. Ein bisschen mehr. Ein bisschen, das wäre ja schon mal eine neue Erfahrung. Ja, auf jeden Fall. Und so würde ich mich da an der Stelle beobachten und auch rantasten. Ich mache es auf keinen Fall, wenn du jetzt irgendwie doch durchs Netz oder so dir Kontakte suchst, dass du gleich die harte Nummer fährst. Ja, das ist es ja. Ich habe ja einen kennengelernt, mit dem habe ich auch schon drüber geredet, nur ich mag niemand vom Internet treffen. Ich weiß nicht, da bin ich, glaube ich, zu feige für. Ja, ich habe den Fall, du magst niemanden von? Vom Internet, also. Ach, vom Internet, ja. Ja, würde ich auch nicht machen. Würde ich, sei da vorsichtig. Dafür ist das alles noch zu frisch und zu jung, auch diese Fantasien. Lass dir da Zeit. Lass dir Zeit, beobachte dich gut und probiere dich da in sehr feinen, kleinen Schritten aus. Mach es nicht zu schnell, mach es nicht zu krass. Ich glaube, dass das nicht gut ist, wenn man so dabei ist, seine Sexualität zu suchen. Aber die Richtung generell, wie gesagt, wenn du da deinen Partner irgendwann mal finden solltest und ihr das gegen euch gegenseitig damit Gutes tut und eure Geschmäcker trefft, dann ist es doch auch in Ordnung. Ja. Ich würde mich da auch nicht zu sehr jetzt reinsteigern und denken, ich bin pervers oder dass du dir die verrücktesten Blutgeschichten da ausdenkst. Fahr's mal ein bisschen runter. Kannst du so im Hinterkopf haben, dass du vielleicht so ein bisschen SM drauf bist und lass die Zeit sich mal entwickeln. Okay. Also, wie gesagt, also die, was ich gerade sagte, die Sadomaso-Sexualität gibt es, solange es Menschen gibt und solange Menschen Sexualität miteinander betreiben. Aber Vorsicht ist immer am Anfang gut. Hast du schon irgendjemanden? Ich fand's halt irgendwie komisch, weil wenn ich so zum Beispiel von meinen Freundinnen höre, die haben, teilweise sind sie noch Jungfrau und die haben auch nicht wirklich, sag ich mal, was Ausgefallenes. Ich weiß nicht, ich will mich einfach nicht in die Masse hineinbegeben, wo ich dann auch so eine bin, wo sich mit sowas zufrieden gibt. Nur, da sollte man ja seinen Mund aufmachen und seine Wünsche äußern, nur das wiederum kann ich auch nicht. Das ist halt mein Problem. Ja, würde ich jetzt auch gar noch nicht so für wichtig halten, Jasmin, dass du da jetzt schon vor deinen Freundinnen da alles erzählst. Und du hast mir gerade erzählt, dass du erst seit ein paar Wochen diese Fantasien hast. Das ist ja alles noch ganz, ganz, ganz, ganz frisch und ganz jung. Ja. Das heißt, der erste Schritt ist erstmal, dass du dich da selbst ein bisschen mit beschäftigst, drüber nachdenkst und das mal überlegst und so weiter, dich da auch so auch in der Fantasie vielleicht nur erstmal rantastest. Mhm. Ich bin sicher, dass es auch viele, auch schon in deinem Alter gibt, die in der Richtung so, so ein vages Interesse haben, klar. Ja, also, nur wie soll man die finden? Außer im Internet. Aber ja, schon. Ja. Also ich würde wirklich sagen, beobachte dich mal in Ruhe und mal sehen, wo das so in ein paar Jahren hinführt. Vielleicht ist das so eine Richtung deiner Sexualität, die ist dann halt ausgefallen, aber das ist dann auch okay. Ausgefallene Sexualitäten muss es auch geben, gibt es ganz viele. Ja. Da muss man natürlich auch immer die Grenzen sehen, dass man sich nicht schadet und dass man nicht zu sehr abseitig wird, ist ein schwieriges Terrain. Aber wenn man ansatzweise so etwas möchte, das ist meine Lebenserfahrung, kann man das auch kaum unterdrücken. Irgendwann bahnt sich das seinen Weg. Also ich verurteile dich nicht keineswegs für deine Fantasien, aber sei ein bisschen vorsichtig und lass es sehr langsam angehen, das Ganze. Okay? Ja, okay. Liebe Jasmin, alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Und das Thema heute Nacht heißt, ich schäme mich für meine Gedanken. Für welche Gedanken schämt ihr euch aktuell? Oder für welche Gedanken habt ihr euch schon mal geschämt, die sehr krass waren und die ihr vielleicht gar nicht ausgedrückt habt bisher, aber heute Nacht hier vielleicht erzählen wollt? Peter ist hier. Peter ist 46. Guten Morgen. Hallo, ja, Peter. Guten Morgen. Aber der Peter schaltet mal den Ton weg vom Fernseher oder Radio. Ja, ist weggeschaltet. Das ist ja gut. Nee, ja. Noch? Ja. So, ich schäme mich für meine Gedanken. Nee, der Ton ist immer noch da. Schalt ihn noch mal bitte weg, Peter. Oh, Entschuldigung. Das sagen wir nur schon seit 10 Jahren. Bitte den Ton wegdrehen und irgendwie. Jetzt ist er weg, ja? Ja, okay. Ja. Peter, für welche Gedanken schämst du dich? Dass ich mit meiner Frau schlafe und dabei an Männer denke. Mhm. Wie lange schon? Wie lange schon? Seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren. Und bist du so lange auch mit deiner Frau verheiratet? Ja. Das heißt, solange du mit deiner Frau zusammen bist, denkst du beim Sex mit ihr, denkst du an Männer? Genau. Hattest du schon mal was mit einem Mann? Ja, ich habe eine Beziehung mit einem Mann, die dauert schon 8 Jahre ungefähr, 7, 8 Jahre. Ach so. Du hast eine richtige Liebesbeziehung zu einem Mann. Mhm. Von dieser Beziehung weiß deine Frau nichts? Weiß er nichts, nein. Und weiß dein Freund von deiner Frau? Genau, ja. Der weiß es und er lebt auch in einer Beziehung. Ach so, der ist auch verheiratet? Nee, der lebt mit einem Mann zusammen. Ach so, der lebt mit einem Mann zusammen, hat aber mit dir die Beziehung auch noch. Und sein Freund weiß das auch nicht? Weiß es auch nicht, ne. Also ein ganz geheimes, verschachteltes Konstrukt, was ihr da habt. Ja, so würde ich es nennen, ja. Mhm. Seit 8 Jahren schon? Mhm. Wir treffen uns 1, 2, 3 Mal im Monat, so wie die Zeit erlaubt. Und dann haben wir Sex miteinander. Ja, ist das jetzt so eine feste Sexbeziehung oder liebst du diesen Mann auch? Ich mag ihn und es ist eigentlich mehr eine Sexbeziehung. Ach so, verstehe. Und nur mit diesem Mann, du hast sonst keinen anderen? Doch, habe ich auch ab und zu mit einem anderen, aber sehr selten denn. Mhm. Warum hast du deine Frau geheiratet? weil ich bisexuell bin. Ja, okay. Das muss ja noch kein Grund sein. Hast du deine Frau geliebt damals? Ja, ja. Die gibt sie heute noch, ja. Gibt sie heute. Mhm. Hast du denn am Anfang Spaß beim Sex mit ihr gehabt? Ja, sehr großen Spaß, so, ja. Sehr großen. Mhm. Mhm. Und heute eigentlich auch noch. Mhm. Ja, aber heute nur, weil du an Männer denkst. Ja, dabei. Mhm. Aber das hatte ich gerade schon mal gefragt. Ganz am Anfang, als du großen Spaß mit deiner Frau hattest beim Sex, ganz am Anfang, hast du da auch schon an Männer gedacht? Da weniger. Mhm. Da eigentlich weniger. Ist nachher dann mehr gewachsen, dass ich dann mich mehr zu Männern hingefühlt habe. Mhm. Das heißt, heute ist die Bisexualität eher mit einem großer Tendenz zum Schwulen hin. Genau. Ja. Habt ihr Kinder? Ja, einen Sohn. Wie alt ist der? 16. 16. Mhm. Und du schämst dich dafür, dass du, wenn du mit deiner Frau schläfst, an Kerle denkst? Eigentlich ja. Ja. Mhm. Finde ich nicht normal, aber ich kann da nicht gegen anderen. Mhm. Weil du sonst gar keine Erektion bekommen würdest? Genau. Mhm. Wie sieht das mit deinem Gewissen aus? Ich habe ein schlechtes Gewissen dabei, also muss ich sagen. Also mir ist es nicht so gut dabei. Also nicht nur bezogen ist auf den sexuellen Akt, wo du dann an einen Mann denkst, sondern überhaupt auf dieses ganze Leben, was du führst. Genau, das Leben richtet sich dann eigentlich, wie soll ich jetzt sagen, es ist eigentlich nur Scheiße. Mhm. Weil man immer nur den Gedanken hat, man will verrückt sein, Ehepartner. Mhm. Mhm. Und es geht mir nicht gut dabei. Mhm. Und du musst viel lügen? Ja, genau. Was erzählst du zum Beispiel deiner Frau, wenn du dich mit deinem Sexpartner triffst? Ich mach's nach Arbeit, komm dann später, hab länger gearbeitet. Mhm. Achso, das ist dann gar nicht so groß Thema. Kein großes Problem. Nee. Hast du dich während deiner Sexualität mit den Männern, hast du dich immer geschützt? Ja. Ehrlich? Weil das gerade so ein bisschen zögerlich kam? Hm. Ja, nee. Das schon. Mhm. Ja, war heute auch wieder so, bin heute unterwegs gewesen und habe mich mit ihm getroffen und komme nach Hause, habe ein schlechtes Gewissen denn. Hast du den Eindruck, dass deine Frau überhaupt gar nichts ahnt, dass irgendwas mit dir nicht stimmt? Sie ahnt überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Du hast den Eindruck, das ist so ein ganz normales Eheleben und sie denkt, du bist ihr treu und alles ist normal. Ja. Hm. Wenn du das selbst so als schlecht empfindest, wie du es mir gerade gesagt hast und auch eben dieses schlechte Gewissen hast und so weiter, warum hast du dich nicht schon längst von deiner Frau getrennt? Na, weil ich sie noch sehr mag und weil wir eine gute Beziehung haben. Ist nur die Frage, ob sie dich noch sehr mögen würde, wenn sie das wüsste. Oder? Kann ich nicht sagen. Ja, ich weiß es auch nicht. Es gibt auch Ehefrauen, die so etwas tolerieren. Die sagen, okay, das ist ein Bereich, da kann ich gar nicht mit konkurrieren. Soll er sich das da holen und wir führen unsere Ehe? Das finde ich auch absolut okay, wenn man so ein Arrangement findet. Aber das ist dann zumindest ehrlich. Ja, dann müsste man das Thema ansprechen und dazu habe ich nicht den Mut zu und habe Angst, irgendwas in Gefahr zu bringen. Was dein ganzes Leben umstülpen könnte. Genau. Das könnte natürlich passieren, dass alles zusammenbricht. Sprichst du mit diesem Sexualpartner über die Probleme? Denn die hat er ja auch. Er ist ja auch in einer festen Beziehung. Nee, da ist eigentlich bloß rein um Sex. Rein und Sex. Wo passiert der Sex? Wo trefft ihr euch immer? Wenn sein Freund nicht zu Hause ist, dann bei ihm zu Hause. Mhm. Ist recht günstig bei ihm, weil sein Freund auch beruflich oft unterwegs ist und dann hat man da die Möglichkeit, sich da zu treffen. Ich hatte vorige Woche einen Anrufer, Peter, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, der etwas Ähnliches lebt. Und ich bin sehr hart mit dem Mann ins Gericht gegangen. Mhm. Weil er hat das anders eingestuft, wie du es für dich einstufst. Weil ich bin immer so erschüttert, wenn ich das höre, weil das ist so ein Betrug an einem Menschen, den man dann auch noch vorgibt zu lieben, nämlich deine Frau. Und weißt du, wir leben ja in einer Zeit, du bist ja ungefähr mein Alter, bisschen jünger, wo das ja auch schon gar kein Problem mehr war, sich auf schwule Beziehungen einzulassen. Die ganz früheren Generationen kann man ja noch eher Verständnis dafür haben, die halt noch im Gefängnis mit einem Bein standen, aber die Zeiten sind ja Gott sei Dank vorbei. Naja, du sollst das Problem bringen, jetzt mal deinem Partner bei. Natürlich. Und jedes Jahr, das vergeht, zementiert diese Lüge mehr. Und jedes Jahr, was vergeht, wird die Hürde größer, dass man spricht. Wie ist denn deine Frau? Was ist das denn für ein Typ? Ist das eine sehr empfindliche, feinfühlige Person? Ja, ist es schon. Das heißt, wenn du das so durchspielen würdest, wenn du ihr das erzählen würdest, was in der Vergangenheit passiert ist, was würde geschehen? Würde sie total zusammenbrechen. Sie hat auch psychische Probleme und es geht ihr oft nicht sehr gut und deswegen möchte ich sie damit nicht belasten. Hast du denn in diesen vielen Jahren der Ehe mal einige Versuche unternommen, dich für das eine oder andere zu entscheiden? Innerlich? Habe ich schon. Hätte mich gerne für einen Mann entschieden, aber will bei meiner Frau bleiben. Also du hättest dich schon gern für einen Mann entschieden, aber willst gerne bei deiner Frau bleiben, weil... Mhm. Weil ich sie sehr mag. Gab es da Phasen oder Zeiten, wo du dann ihr mal über einen längeren Zeitraum treu warst? Gab es auch. Das sind jetzt 2-3 Jahre, bevor ich den Mann kennengelernt habe, nicht treu war. Die anderen Männer, hast du die so im anonymen Milieu getroffen, auf Parkplätzen, in Sexkinos oder wo? Genau, in Sexkinos war ich und ja. Parkplätzen, Parks. Man muss sich ja immer, wenn man so etwas hört oder wenn man so etwas tut, man muss sich ja auch immer vor Augen halten, wenn ein anderer das mit einem täte, wie man das selbst empfinden würde. Wenn man das Gefühl hat, ich bin ein treuer Mensch und mein Partner macht's und es käme dann raus, dass deine Partnerin so etwas gemacht hat. Wird für dich auch eine Welt zusammenbrechen? Wahrscheinlich ja. Gibt immer den Spruch, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Okay. Deswegen sage ich in solchen Fällen auch immer, dass man die Frauen, in dem Fall jetzt Frauen, verschonen sollte mit dieser Wahrheit, weil das ganze Leben wegbricht. Wie soll es weitergehen? Wie soll es weitergehen? Ich werde wahrscheinlich so weitermachen mit einem schlechten Gewissen. Und muss damit leben. Sie hat mich nicht outen. Obwohl. Finde ich eine frustrierende Feststellung, was du gerade gesagt hast. Ich mache jetzt so weiter. Ich mache jetzt den Driss so weiter. Ich sag's mal böse. Das heißt, da ist keine Perspektive für eine Klärung. Das heißt, auch für dich, für dein Selbstbewusstsein ist das ja schlimm. Abgesehen davon, was du deiner Frau antust. Naja, bloß verdreht zu mir. Was soll ich machen? Weißt du, was die saubere Lösung wäre? Was ich als richtige Lösung empfände, wäre, dass du dich von deiner Frau trennst, ohne ihr zu sagen, warum. Mhm. Also die Hintergründe zunächst verschweigst. Und ihr einfach einen freundlichen, intensiven Kontakt weiter anbietest, den du ja auch bereit wärst zu führen. Dann wärst du zumindest einen kleinen Schritt weiter in Richtung Wahrheit. Ja, ist immer alles gleich gesagt. Ich weiß, Peter, aber du machst es dir auch sehr leicht, wie du lebst. Du machst es dir sehr leicht, weil du lügst. Naja, so leicht fällt es mir ja auch nicht. Ich weiß, aber da müssen wir nicht weiter drüber reden jetzt. Ich glaube, das weißt du selbst zu Genüge, wenn du auch von so einem schlechten Gewissen sprichst, das du hast. Das Ziel, ich finde es ja auch immer, ich appelliere ja nicht nur im moralischen Sinne an dich, weil ich das so unfair deiner Frau gegenüber finde. Ich appelliere auch an dich, weil ich glaube, dass es für dich auch besser wäre, wenn du gerade heraus leben könntest und nicht so verlogen und so verschleiert. Gott im Himmel, stell dir mal vor, das käme doch irgendwie mal raus. Was für eine Tragödie, wenn das durch einen Dritten irgendwie an sie herangetragen würde. Darüber wollen wir gar nicht reden. Ich meine, da hast recht, mir ging es besser, wenn ich jetzt geradlinig leben würde und würde jetzt sagen, ich will nur noch mit Männern zusammenleben, Beziehung zu Männern haben. Mhm. Und das wäre meine Linie. Mhm. Aber ich habe einfach nicht den Mut denn dazu. Ja. Wir haben uns über alles unterhalten und du musst es für dich und dein Leben entscheiden, Peter. Ja? Ich wünsche dir für dein Leben und für deine Entscheidung viel Glück und alles Gute. Ja, Domian, bedanke ich mich und hätte gerne noch ein Autogramm von dir. Sehr gerne. Dann legst du auf und wir rufen dich wegen der Anschrift nochmal an. Alles klar. Tschüss. Danke. Markus, 20, guten Morgen. Morgen. Hallo Markus. Hallo. Du hast dich auch zu dem Thema gemeldet, für diese Gedanken schäme ich mich. Ja. Was ist das? Also ich trage jetzt seit ein paar Jahren Damenwäsche und habe dann häufig auch, beim Onanieren trage ich ihren auch. Und wenn ich dann halt dran denke, dass ich Sex mit einer Frau oder einem Mann habe, wenn es um Frauen geht, habe ich dann nicht so das Problem, aber wenn ich dann moniert habe und hatte dabei an einen Mann gedacht, weil ich dann Sex mit ihm hatte, habe ich dann mich anschließend halt darüber geschämt, weil ich selber zwar denke, dass ich bi bin, aber auch irgendwie nicht das richtig einsehen will. Ah ja, verstehe. Also in Sachen Frauenkleider bist du schon so weit, dass du dich dafür nicht schämst, dass du das machst? Nee. Das hast du wirklich akzeptiert schon? Das, ja, finde ich auch nicht so schlimm. Also, nein, das nee, ist auch nicht schlimm. Nee, ich meine halt für mich selber. Ja? Wie lange machst du das schon? Ich würde mal sagen 2 Jahre. 2 Jahre? Ja. Wie bist du drauf gekommen? Durch Filme, speziell so Pornofilme, She-Mails. Hab dann immer mehr sozusagen Interesse dafür entwickelt, hab dann gemerkt, dass ich auch ganz gerne mal diese Rolle einnehmen würde. Von der devoten Person. Ja. Und hab dann angefangen mit Slips und BHs. Ja. Die hast du dir dann so nach und nach gekauft? Ja. Hast du dich geschämt, wenn du die im Kaufhaus kaufst? Ich trau mich schon gar nicht ins Kaufhaus. Also ich mach das alles ins Internet. Ah ja, klar. Praktisch. Sicher. Ja. Sicher und diskret halt. Wohnst du denn bei deinen Eltern noch oder hast du? Ja. Du wohnst bei den Eltern noch? Ja. Dann ist das ja sehr kompliziert, oder? Ja, das ist dann halt. Wie geht denn das, wenn da ein Päckchen kommt? Sieht man das nicht von außen, was da drin ist? Das nicht, aber natürlich fragt man dann, was kriegst du? Dann habe ich natürlich gute Ausreden, irgendwie Bücher bestellt oder irgendwas anderes. Und du versteckst den ganzen Kram bei dir im Zimmer? Ja. So sicher, dass deine Mutter oder deine Eltern da nicht ran... Ich hoffe mal, dass sie das noch nicht gesehen haben. Also ich wurde noch nicht drauf angesprochen. Ja. Aber ich weiß es nicht genau. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir es noch nicht wissen. Bist du Einzelkind? Nee. Wie viele Geschwister noch? Noch eine Schwester. Älter, jünger? Älter. Älter. Die ist auch schon aus dem Haus raus? Ja. Wann ziehst du denn dann die Klamotten so an? Meistens, wenn ich halt allein zu Hause bin. Wenn niemand in der Wohnung oder im Haus ist? Ja. Genau. Und was hast du jetzt mittlerweile schon so für Klamotten? Viel. Nur Unterwäsche, Frauenunterwäsche oder auch alles? Unterwäsche und auch ein paar Anziehsachen, Hosen, Oberteile, Röcke. Schuhe auch? Ja. Pumps? Nee, Pumps nicht, aber so Stiefel in der Richtung. Stiefel. Ja. Und dann ziehst du das an und wanderst dann durchs Haus oder was machst du dann? Ja, kommt so immer drauf an, halt, wie die Stimmung ist. Und das endet immer darin, dass du dann irgendwann onanierst? Ja, überwiegend. Weil dich das, wenn du die Sachen angezogen hast, schon sehr antörnt. Ja. Mhm. Hast du das mir irgendjemandem erzählt? Also nur Leuten aus dem Internet, halt. Doch Gay-Foren und sowas. Hast du dich denn schon mal mit jemandem getroffen, der auch sowas macht? Nee, mit einem anderen habe ich nur, also der das gleiche Interesse hat, nicht. Aber ich habe mich schon mit einem Mann getroffen einmal. Aber da ist nichts gelaufen? Da ist nur im Grunde halt Petting. Ach so, doch schon. Ja. Aber da warst du nicht verkleidet als Frau? Doch. Doch. Also ich habe, für mich selber ist das auch so. Ich könnte mir nicht vorstellen, als Mann mit einem anderen Mann. Sondern halt wirklich nur, wenn ich die Damensachen anhabe. Ach, interessant. Das heißt, nur wenn du in der die Rolle so einbildest, auch durch die Kleidung vor allen Dingen, dass du eine Frau bist, dann kannst du mit einem Kerl. Ja. Mhm. Wie hast du das gemacht? War das bei dir zu Hause oder bei dem? Bei ihm. Hast du deine 7 Sachen gepackt und dich da umgezogen oder vorher? Ja, genau, bei ihm umgezogen. Mhm. Hab ihm dann auch im Voraus schon gesagt, dass nur was laufen würde, wenn ich auch dann halt die Damen, die Unterwäsche anziehen könnte. Und der stand drauf auf sowas? Er hat gesagt, ihm würde es nicht stören. Mhm. So, jetzt auf unser Thema zurückzukommen. Das heißt, du schämst dich für die Gedanken, dass du, wenn du dann onanierst, unter Umständen auch mal an Typen denkst. Ja. Obwohl du gerade so gesagt hast, dass du dich eigentlich schon als bisexuell siehst. Ja, aber wie gesagt, diese Akzeptanz ist irgendwie nicht wirklich vorhanden. Mhm. Also soweit ich dann halt auch gekommen bin, bin ich sehr schnell wieder in der normalen Rolle sozusagen Mann. Mhm. Also du kämst nie auf die Idee, wenn du nicht die Frauenklamotten anhast und so onanierst, dann an einen Mann zu denken. Genau. Das würdest du nicht tun? Nee. Nee. Mhm. Du hast keine Freundin im Moment? Momentan nicht. Ja. Weißt du noch, wann du zum allerersten Mal an einen Mann gedacht hast? Ja, auch zu dem Zeitpunkt, wo es eigentlich im Großen und Ganzen dann angefangen hat, wo ich dann die Sachen an... Sehr klein, also 2 Jahre ungefähr. Ja. Finde ich gar nicht so verwerflich, überhaupt gar nicht. Und ich finde es auch logisch, wie du mir das erklärt hast. Mhm. Du bist halt kein klassischer schwuler Mann. Ich meine, Sexualität hat so viele Facetten und es gibt auch nicht nur den Schwulen und den Hetero, ja, und auch, es gibt auch nicht nur den Bisexuellen, es gibt so viele Facetten in Sexualität. Wenn du nun mal so funktionierst, dass du Bock hast, wenn du als Frau verkleidet bist, mit einem Typ was zu machen, dann ist es deine Art der Sexualität. Wir müssen sie ja gar nicht weiter benennen. Ja, klar. Und dann finde ich das auch völlig in Ordnung. Wenn du da Lust auf einen Typ hast, dann ist es ja auch gut so. Mhm. Finde ich keinen Grund, sich zu schämen. Deshalb musst du nur nicht denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich werde jetzt ganz schwul. Nee. Das ist das halt. Das ist dann auch innerlich so diese, vielleicht auch Enttäuschungshaltung anderen gegenüber, so Freundeskreis und näheren Umfeld. Halt, weil speziell, wenn man, wie ich, doch nicht gerade in der Großstadt lebt, da ist das natürlich dann alles noch ein bisschen extremer. Aber die Enttäuschungshaltung, Markus, wirst du auch sofort ernten, wenn die wissen, dass du gerne Frauenkleider anziehst. Ja, das ist klar. Deswegen. Ich meine, vielleicht noch extremer sogar, als wenn die erfahren, dass du auch mit einem Typen mal Sex hast. Ja, klar, das ist mir ja auch klar. Deswegen ist das halt immer dieses, die Erregung ist, oder der Reiz ist für mich da, aber dann halt auch, weiß ich, in Anschluss, wenn ich dann halt erregt gewesen bin und alles Mögliche abgeklungen ist, ist dann, wie gesagt, auch der Reiz für die Kleidung und alles wieder weg, dann verschwindet das auch wieder alles aus den Augen, aus dem Sinn dann sozusagen. Ist es fast so, dass du dich danach dann, dass du so ein bisschen Ekelgefühl vor dir selbst hast? Nicht so stark, würde ich sagen. Also Ekel nicht, aber auf jeden Fall Schamgefühl schon. Mhm. Du lebst in der kleineren Stadt, sagst du? Ja. Mhm. Man muss ja auch nicht alle Sexualität, die man selbst schön findet oder die man lebt, gleich mit wehenden Fahnen nach draußen tragen. Ja, klar, das ist... Mhm. Und du musst das auch nicht groß erklären, zunächst mal. Das ist ja auch schwer zu erklären. Mhm. Das würde ja schon deinen Eltern würde es wahrscheinlich schon sehr schwer fallen, zu verstehen, dass du Bock auf Frauenkleidung hast. Ja. Da fängt es ja schon an. Und wenn du dann noch sagst, aber in der Rolle einer Frau habe ich auch Lust, mit einem Mann zu schlafen. Gott, oh Gott, das ist natürlich dann noch eine Nummer krasser. Mhm. Aber erst, so weit sind wir ja gar nicht. Ich finde, es geht erstmal um dich, wie du dich so dabei fühlst. Ich finde, du sollst dich dabei gut fühlen. Denk an einen Typ, wenn du wenn du mit Frauenkleidern rumrennst. Wenn du da, wenn du da geil von wirst und das schön findest, mach es, denk es, es ist gut. Wohin sich das irgendwann mal später entwickelt, du bist jetzt erst, was hab ich gesagt, 20 Jahre alt, wirst du sehen. Es spielt da jetzt auch gar keine Rolle. Ja. Und außerdem, du hast ja schon einmal die Erfahrung, sogar die reale Erfahrung gemacht, dass es dir dann auch da gefallen hat, ne? Ja. Wie war denn das, als ihr beiden dann fertig wart? Also, war ganz schön. Ich habe dann noch bei ihm ein bisschen in den Arm gelegen und haben dann noch gekuschelt. Ach, das sogar auch noch? Ja. Spricht da auch schon mal für alles. Es gibt ja auch so Formen der eher anonymen Sexualität, wo man dann sofort weg will und bloß den anderen nicht mehr sehen und sprechen möchte. Nee, das könnte ich auch so nicht, weil ich finde, Sexualität gehört ja mehr als nur einfach rein, raus und fertig. Absolut, ja. Hattest du denn in der letzten Zeit eigentlich eine Freundin? Ja. Und hat dir der Sex mit der Freundin, ich sag mal, der normale Sex auch Spaß gemacht? Ja, klar. Ja. Ja, dann fahr da erstmal so zweigleisig weiter und dann, jetzt hast du vielleicht mal die Phase, vielleicht lebt sich das auch aus und hast irgendwann anders, irgendwann später vielleicht gar keinen Bock mehr darauf, kann ja auch sein, dass der Reiz irgendwann verflogen ist. Ja, klar. Alles ausprobieren, finde ich. Okay. Ja. Was machst du, was wirst du beruflich machen? Möchte in die Medizin noch. Ach, Medizin? Ja. Ein Herr Doktor wird das dann mal irgendwann. Vielleicht. Markus, wünsche dir viel Glück und lass es dir gut gehen. Ja, danke. Tschüss. Tschö. 0800 220 50 50. Ich freue mich, wenn ihr anruft und unser Thema heute Nacht heißt, ich schäme mich für meine Gedanken, wenn ihr mir das Vertrauen schenkt und mir von diesen Gedanken erzählt. Es waren ja gerade schon sehr geheime Gedanken. Wenn ihr das gerne möchtet, freue ich mich. 0800 220 50 50. Hier ist Michael. Michael ist 32. Hallo Michael. Hallo Domian, ich grüße dich. Michael. Erstmal großes Lob für deine Sendung. Also gehört mit zum Besten im Fernsehen. Wirklich. Vielen Dank, sehr nett von dir. Freut mich. Sehr, sehr gerne. Also ich habe folgendes Problem. Ich lebe im Moment von meiner Frau getrennt. Mhm. Bin seit längerem Jahren Fußsohlenfetischist. Fußsohlenfetischist? Ja. Nicht Fußfetischist, sondern Fußsohlenfetischist. Genau. Ah. Die Feinheit, den Unterschied kann ich auch noch nicht. Also dich tören nur die Sohlen an. Nur die Sohlen, genau. Von Frauen, natürlich. Also, ja. Ja, natürlich. Oh. Ja. Am besten sehen die aus, wenn die im Bondage, ich weiß nicht, ob du die Stellung kennst, diesen Hocktie. Also diese Taschen, Handtaschenfesselung. Naja, ist ja auch egal. Darum geht's auch gar nicht. Nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen, aber die Insider werden ja schon verstanden haben. Kannst ja mal googeln. Ja, genau, ganz genau. Also, das Problem ist, ich bin von meiner Frau seit längerer Zeit getrennt, wir sind in der Scheidungsphase. Mhm. Und meine Frau hatte eine Freundin, also nur eine normale Freundin, und die hat super tolle Füße gehabt. Mhm. Und seit circa einem Jahr komme ich von dem Gedanken nicht mehr los, dass ich die irgendwie versuchen will, zu einer Fotosession zu überreden. Die Freundin. Ist das eine... Die Busenfreundin, die engste Freundin? Das ist die engste Freundin von ihr. Die du auch schon lange, lange kennst, weil die wahrscheinlich sehr oft bei euch zu Besuch war oder so. So ist es. Mhm. Wie lange sind die Frauen schon befreundet? Das sind Sandkastenfreunde. Ach so. Das Problem an der Sache ist eigentlich, was mich dann mit mir beschäftigt, ist nicht so sehr, dass ich diesen Fetisch habe, das ist bei mir bekannt. Ich gehe auch zum Beispiel in kein Freibad mehr oder Hallenbad. Weil? Weil dich das dann zu sehr erregt, das zu sehen? Nein, nicht. Das ist ein bisschen komplizierter. Das ist nicht jetzt unbedingt sexuelle Erregung, sondern das ist irgendwie so ein optischer Schlüsselreiz. Man guckt da automatisch hin, man beobachtet das ständig und kommt sich dann, wenn man denkt, dass andere einen beim Beobachten beobachten. Ach so. Wie ist denn deine Frau damit umgegangen? Die wusste das auch. Die hatten da nichts gegen. Die hat nichts dagegen und fandest du die Fußsohlen deiner Frau auch toll? Die waren okay, ja. Okay, klingt nicht so gut. Nein, die waren schon gut, aber im Vergleich zu der Freundin konnte sie ihn absolut nicht mithalten. Achso, hast du denn die, wenn du sagst, das ist primär gar nicht so ein sexueller, doch es ist auch was Sexuelles, ne, klar. Es ist schon was, aber es ist mehr der optische Reiz. Also ich weiß gar nicht, wie man das erklären soll, es ist so ein Schlüsselreiz. Es ist nicht so, dass man das sieht und sofort, aha, Ting erregt. Sondern irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie entwickelt sich da gedanklich was um. Hast du denn mit den Füßen oder den Fußsohlen deiner Frau, die du ganz okay fandest, wurden die mal irgendwie in sexuelle Aktionen mit eingebaut? Gelegentlich, aber das war nicht schon mein Fall. Ach so, das war dann mehr nur, also verstehe ich es richtig, dass du mehr der Gucker bist als denn der Tour, also so in Sachen Fußsohlen? So ist es. Ach so. Wobei, was ist denn die Ideal? Sag mir mal, um es besser zu verstehen, die Idealvorstellung. Du hast jetzt zum Beispiel, reden wir über diese Freundin von deiner Frau. Ja. Die hat absolut geile Fußsohlen, sagst du. Was ist denn eine geile Fußsohle? Beschreib sie mal. Wie muss eine geile Frauenfußsohle aussehen? Weiß ich nicht. Also, es ist schwer zu beschreiben. Also, halbwegs schlank sollte das sein. Lang. Schlank. Schlank, okay. Ja, und das Zweite ist, dass bei den meisten es besser aussieht, wenn der zweite Zeh zum Beispiel nicht länger ist als der große. Achso, jetzt kommen wir in die Feinheiten, naja. Aber die müssen auch schön gepflegt sein, die Hornhaut muss abgeschmirgelt sein. Genau. So ist es. Und auch ganz wichtig ist, viele Frauen haben leider, weil sie häufig in hochhackigen Schuhen und sowas laufen und vorne engen Schuhen, dass der kleine Zeh so ein bisschen eingeknickt ist. Das sieht auch ein bisschen merkwürdig aus. Das ist nicht dein Ding, das sollte nicht sein. Nö, also schon. So, was wäre für dich das Allerschönste? Nehmen wir mal an, alles wäre möglich. Was würdest du am liebsten mit diesen Fußsohlen der Freundin deiner Ex-Frau tun? Zusammenbinden und fotografieren. Ach, mehr nicht. Ja, oder vielleicht noch auf Video aufnehmen, aber. Ach so, nicht anfassen, nicht küssen. Nein, auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall. Du würdest auch nicht onanieren dabei oder darauf oder weiß ich was. Nein. Also. Nicht unbedingt. Da müsste ich irgendwie schon einen Tag mit Vollmond erwischt haben. Ach so, also das reine Zusammenbinden, angucken, fotografieren, vielleicht ein Video davon machen, wäre der Knaller. Genau, ich hatte da auch meine Homepage von, also. Wenn du denn das Video gemacht hast, geht's denn dann wenigstens so weit, dass du dir das Video irgendwann anguckst und dann dazu onanierst? Eigentlich nicht. Das ist aber merkwürdig, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Es ist aber dennoch eine sexuelle Attraktion. Ich weiß nicht, ob das unbedingt was mit Sex zu tun hat. Ich bin mir mittlerweile nicht so ganz sicher. Ich habe jetzt zum Beispiel eine neue Freundin, die sehe ich leider selten, weil die aus Österreich kommt. Und die steht überwiegend auf Fesselungen. Das muss auch nicht unbedingt gleich mit sexuellen Handlungen. Aber das passt mir natürlich voll ins Konzept. Sie kommt aber von den Füßen her auch nicht ganz an diese Freundin von meiner Frau ran. Jetzt hast du gerade gesagt, der Gedanke, für den du dich vielleicht schämst oder der so ein bisschen schwierig für dich ist, ist, dass du diese Freundin deiner Ex-Frau zu einer, wie hast du es gerade ausgedrückt? Ich will eigentlich mit der Sippe gar nichts zu tun haben. Da. Bitte? Ich will mit der Sippe von meiner Frau eigentlich gar nichts zu tun haben. Das ist das Problem. Nein, du würdest gerne, das wäre so dein geheimer Wunsch, diese Freundin einladen für eine, wie hast du es gerade ausgedrückt, Session oder? Fotosession, ja. Fotosession, ja. Und, aber das ist natürlich sehr schwierig und das ist das Problem. Ja, das Problem ist, dass ich psychisch im Moment so mit diesen ganzen Scheidungssachen so angeschlagen bin, dass ich mit der Sippe von ihr eigentlich auch gar nichts zu tun haben will. Dennoch hast du die Gedanken. So ist es. Weil die diese spektakulären Fußsohlen hat. So ist es. Und du sie gar nicht mehr aus dem Sinn kriegst. Ach, du verstehst mich. Ja. Ja, aber das ist natürlich extrem schwierig. Wenn es die beste Freundin der Ex-Frau ist, kannst du dir das doch eigentlich abschminken. So ist es. Und das deprimiert mich irgendwie noch zusätzlich. Wahrscheinlich würde die das auch nie und nimmer tun. Oder? Da wäre ich mir nicht so sicher. Also sie wusste schon damals, dass ich gerne Fotos von ihr machen würde. Weißt du denn auch von deinem Fetisch mit den Fußsohlen? Ja, natürlich. Natürlich. Also wenn einer eine Homepage hat, dann weiß das eigentlich die Stimmt. halbe. Ja. Oder vielmehr hatte, leider habe ich die nicht. Wie bist du denn, was war denn das für ein Verhältnis? Wie bist du mit ihr immer so zurechtgekommen? Ganz gut eigentlich. Also wenn man, ich habe diesen, ich sag jetzt mal einfach Fetisch, weil das die Sache einfacher macht. Ja. Ich habe das schon relativ lange und natürlich kann man sich da verstellen. Ja. Also das ist nicht so, dass es jetzt um der Umgebung im normalen Alltag auffällt. Schwierig wird das bloß halt in so Gegenden wie Schwimmbädern oder. Deshalb gehst du schon gar nicht mehr dahin, weil du da immer hinstarrst und dann denken die Leute, ist der ein bisschen balla. Der guckt immer so auf meine Fußsohlen. Genau. Ja, würde ich mir auch meine Gedanken machen, wenn ich da jemanden beobachten würde, der das tut. Echt? Bitte? Echt? Ja. Vielleicht wäre es schlauer, Michael, wenn du einfach mal noch ein bisschen mehr Zeit verstreichen lässt. Noch mehr Zeit? Ja, du bist ja noch nicht, das ist ja immer noch die Trennungsphase, ne, von deiner Frau. Nein, eigentlich ist die Trennungsphase ist ja nur ein Jahr. Wir haben jetzt aber wegen diversen Sachen schädendes Verfahren, die Trennung ist ja schon 3 Jahre alt. Ja gut, aber ihr seid immer noch zugange und da ist irgendwie nicht gute Stimmung zwischen euch. Keine Stimmung. Keine Stimmung, schlimme Stimmung vielleicht sogar. Streit. Nicht wirklich, also überhaupt gar keinen Kontakt im Moment. Mhm. Ich meine, andererseits weiß ich ja, das hier, im Prinzip ist es ja auch alles egal. Du hast ja nichts zu verlieren. Wenn du die anrufst und sagst, pass mal auf, ich hätte Bock drauf, hast du auch Bock, ist es ja auch egal. Du bist ja keiner, du stehst ja in keine Loyalität mehr zu jemandem, auch nicht zu deiner Ex-Frau, ist ja egal. Ja, aber jetzt kannst du mich für bescheuert halten, aber irgendwie habe ich dann so ein bisschen Angst, dass ich mir irgendwie so ein Traumschloss da kaputt mache. Ein was, ein Traum? Ein Traumschloss, stell dir mal vor, die sagt ja und ich bin nachher von der Session total enttäuscht. Ja, dann ja gut, dann ist es halt so. Wenn du lieber deine Träume vor dir her schieben willst, bis du 90 bist, dann schiebst du vor dir her. Nein, war nur ein Scherz. Also, ja, nee, also ich meine, letztendlich, Michael, im Ernst, wenn du da so jeck drauf bist und ruf so an, sag, mail ihr, hier, ich würde dich gerne fotografieren. Das weiß ich noch nicht, aber ich mich ganz trau. Ich würde schon gerne alleine schon um diesen Gedanken auf den Kopf zu kriegen, weil wenn man eine momentane Freundin hat, beschäftigt einen das schon zusätzlich noch. Ja gut, das muss natürlich abklären mit deiner Freundin, das ist natürlich völlig klar. Also, generell finde ich das okay. Mach es. Wenn du einen Korb kriegst, kriegst du einen Korb. Und wenn nicht, wird es vielleicht was Tolles. In diesem Sinne, lieber Michael. Ich danke dir. Alles Gute. Fürs Gespräch. Ja, sehr nett mit dir. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Daniel. Daniel ist 23. Hallo Daniel. Ja, hallo Domian. Ja, wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit. Leg mal los. Für was schämst du dich? Ja, Problem ist, ich schäme mich da nicht unbedingt für. Nur ich wollte mal nachfragen, ob das normal ist. Ich habe seit 8 Jahren ein sehr enges Verhältnis zu Gewalt, jetzt nicht sexuell gesehen, sondern körperlich. Hatte regelmäßig Schlägereien, jetzt seit langer Zeit nicht mehr, da ich jetzt verheiratet bin und Kind ist unterwegs und da steckt man ja zurück. Mhm. Und aber halt, ich habe sehr extreme und sehr reelle Fantasien auch. Ja, was sind das für Fantasien? Ja, Träume, Tagträume, dass ich Leuten wirklich das Gesicht oder so wirklich zu Brei schlage, wie das Gefühl ist, unter der Fäuste, wie das Gesicht immer matschiger wird, die Knochen langsam bröseln und... Verstehe. Wollte ich eigentlich nur wissen, ob das vielleicht normal ist, so irgendwie unterschwellige Aggression, wie die jeder Mensch ja hat. Nee, das ist nicht normal. So krass ist es nicht normal. Da ist was... Danke, das hilft mir jetzt nicht unbedingt weiter. Nee, aber das ist vielleicht der erste Schritt, dass man erstmal erkennt, das ist vielleicht nicht normal. Und dann die nächste Frage ist, was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Was soll ich dir sagen, das ist normal, wenn es nicht normal ist? Das heißt, da ist ja schon ein ziemliches Gewaltpotenzial bei dir da gewesen, ne, in den letzten Jahren, wie du sagst. Ja, das definitiv. Und du reißt dich jetzt nur am Riemen, was ja auch sehr gut ist und zu respektieren, aber weil du Familie und Kind hast. Genau. Mhm. Meine Frau würde mich erstmal deswegen verlassen. Zweitens, ich habe gerade erst eine Bewährungsstrafe hinter mir und der Richter sagte mir auch, wenn er mich noch einmal wieder sieht, dann... Ah ja, das heißt, du bist... die nächsten 4-5 Jahre definitiv im Knast sitzen. Und da habe ich gesagt... Das heißt, du bist wegen Gewaltdelikte schon... hast du enorme Probleme schon gehabt? Ja, ich war als 16-Jähriger das erste Mal im Jugendarrest. Ja, und danach halt hatte ich immer Glück mit Geldstrafen oder halt Bewährungsstrafen. Du hast also schon manche Menschen ordentlich zusammengeschlagen? Ja. Auch zugerichtet? Ja. Mit also im Nachhinein, bei manchen tut es mir dann auch wirklich leid. Mhm. Also ich gehe jetzt nicht ohne Grund drauf. Die Leute müssen mich schon wirklich provozieren oder es verdient haben, aber... Naja, das sind immer so Sprüche. Also das sind immer so Sprüche mit dem Provozieren und verdient haben. Hast ja, du ich bin jetzt nicht so einer, der hat mich angeguckt. Ja, Gott sei Dank. Gehört, ja, Schlägerei, weil der hat mich angeguckt. Ja. Nein, ich habe ein sehr auffälliges Aussehen und da kommen viele Leute und werden dann wirklich handgreiflich. Hast du irgendwann mal was im Knast oder war das so eine Auflage, dass du mal irgendwas gegen die Aggression unternimmst in dir, mit dir? Nee. Nee. So, das wäre nämlich erstmal ein Tipp. Die Sendung ist eh gleich vorbei. Ich möchte, dass du gleich noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Ich fände es ideal und genau richtig für dich. Du bist ja auf einem guten Weg. Du hast ja eine Entscheidung für dich schon mal getroffen. Das ist ja schon mal hoch anzurechnen. So, aber darüber hinaus fände ich es extrem sinnvoll, wenn du so eine Art Anti-Aggression, Anti-Gewalt-Therapie machen würdest. Um auch diese Fantasien wegzukriegen, die Gedanken. Wenn man das so normal noch machen kann, ja, ich wusste halt nur, dass man das vom Gericht halt... Kann man normal machen. ...werden kann. Nee, kann man alles machen, kann man alles ganz normal bei einem Psychologen machen. Darüber berät ich jetzt meine Psychologin, Daniel. Okay, recht, dann vielen Dank. Legst du bitte auf und sie ruft dich gleich an. Kein Problem. Alles Gute dir und deiner Familie. Danke, gleichfalls. Tschö. Ciao. So, ihr Lieben, in der Technik heute Nacht Patricia Unger und Gunnel Blendin. Wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival mit einer freien und offenen Themenrunde. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen. Die Kollegen sitzen an den Telefonen zu jedem Thema, über das ihr gerne sprechen wollt. Und um eins geht es dann hier bei uns los. Gute Nacht, schöne Nacht. Bis morgen. Ciao, ciao.